Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute haben wir Verschiedenes für Sie und zwar vor allem möchten wir Sie in die Welt der Oper einführen bzw. weiterhin begleiten, denn es ist Frühling und normalerweise wäre das Winteropernfest in Sarasota mit viel, viel Andrang. Im Jahr 2021 möchten wir Ihnen aber die Neuigkeiten vermitteln, nämlich es gibt ein Opernfest in Sarasota und sogar in Person. Aber jetzt weitet es sich auch aus für die Liebhaber von Oper, die nicht reisen können. Und das könnten Sie weltweit sein. Das heißt, das Winteropernfest in Sarasota gibt es nicht nur im schönen Opernhaus in Sarasota selbst, sondern auch im Internet. Das heißt, dieses Jahr kommen Opern, die Sie vielleicht noch gar nicht gehört haben. Und ich freue mich auch sehr auf diese kleineren Opern, die man sonst eigentlich gar nicht zu hören bekommt. Und dazu gehört The Happy Deception von Giacomo Rossini und Maid to Mistress, also Zofe zur Herrin sozusagen. Und The Happy Deception gibt es, wie gesagt, am 20. Februar bereits. Sie können natürlich auch am 17. schon beginnen. Und am 19. Maid to Mistress. Und dann gibt es immer zwei weitere Opern im Frühlingskonzert, in der Frühlingsopernserie. Das heißt, das ist in zwei Schüben. Die ersten zwei Opern beginnen im Februar 2021 und die zweiten dann im April. Das heißt, Sie können das jeden Abend sich anschauen an einem gewählten Abend und zwar einen Monat lang. Wenn Sie individuelle Karten kaufen, Online-Passes zum Beispiel, dann können Sie natürlich das über die Sarasota Opera telefonisch machen oder auch über das Box-Office, also die Kartenvorverkaufsstelle im Sarasota Opernhaus selbst. Und das wäre dann boxoffice@sarasotaopera.org. Wir haben es alles in unserer Vorankündigung stehen. Oder Sie rufen dort einfach an, in USA nämlich 941 328 1300, also 1300. Noch einmal, das ist die 001 für USA, wo immer Sie sind, 941 für Sarasota, 328 und dann 1300. Ja, und Sie können natürlich sich auch in die E-Mail-Liste eintragen, dann kriegen Sie es alles frei Haus geliefert. Also, The Happy Deception online, Februar 22 bis März 24, also 22. Februar bis zum 24. März. Und dann gibt es Made to Mistress und das wäre dann online am 1. März bis zum 31. Dann gibt es im April, wie ich Ihnen sagte, gibt es Il Signor Boschino und das ist vom 19. April bis 19. Mai im Internet anzuschauen. Und vielleicht kennen Sie eher Dido und Aeneas und das ist ebenfalls am 26. April bis zum 26. Mai. Na, das wäre doch was für Sie, viel zu schauen und viel zu hören und das, wie gesagt, Opern, die man sonst nicht so sehr kennt. Made to Mistress ist übrigens von G.B. Pergolesi und wie gesagt, The Happy Deception ist von Giacomo Rossini. Und heute wollen wir uns unterhalten mit einer wunderbaren Mezzosopranistin. Das ist die amerikanische Sängerin Frederica, und jetzt muss ich selber nachschauen, Entschuldigung, denn sie hat, wir hatten sie eben, hatte ich sie eben noch angehört und ich möchte natürlich nicht Ihnen einen falschen Namen nennen und das ist sie, die Frau Brillenburg und das ist ein holländisch geschriebener Name von ehemals holländischen Auswanderern, die nach Venezuela gegangen sind und die dann natürlich auch zurückgekehrt sind in die USA mit Frederica Brillenburg und ihrem Mann und sie wird uns von ihrem Hergang erzählen und sie wird uns vor allem über ihre Rollen in Bregenz und in Sarasota an der Sarasota Oper erzählen. Dort in Sarasota spielte sie im Jahr 2012 die Carmen, eine ganz wunderbare und sehr eingängige, beziehungsweise eine wirklich eine sexy Carmen, kann man sagen, denn sie hat wirklich dem Don José seinen Kopf verdreht und das mit Recht. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, Sie mit Ihrem warmen, warmen Mezzo anzuhören. Und ich hoffe, dass Sie in diesen Jahren, in diesen kommenden, Sie wiederhören werden. Wie so viele ist auch diese Sommeroper, die geplant war für letzten Sommer, ins Wasser gefallen, beziehungsweise der Gesundheitssituation zum Opfer gefallen, die ja allgemein sehr viele Opernhäuser geschlossen hat. Und das gilt natürlich auch für Frau Brillenburgs Karriere. Alle mussten ein wenig aussetzen oder virtuell sich weiter mit ihren Stimmen befassen oder wir sie dann virtuell hören. Und sie hat zwar jetzt kein Engagement in dieser Saison in der Sarasota Oper, aber wir freuen uns, dass wir Ihnen sehr, sehr schöne Einführung und ein Gespräch bringen können, dass wir vor 2012 damals, wie gesagt, für die Carmen-Aufführung an der Sarasota Opera mit Frederica Brillenburg Aufnahmen. Und es ist immer mal schön, wenn man diese alten Gespräche wieder hört. Und ich kann Ihnen sagen, sie hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Es geht immer wieder in Oper darum, neue Menschen dafür zu gewinnen und auch die Oper ganz neu zu gestalten, damit man auch großes Interesse zeigt. Und da hat Frederica sehr interessante Erfahrungen in Bregenz auf dem See bei den wunderbaren Bregenzer Festspielen gemacht und davon erzählt sie uns in unserem Interview. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesem Interview und bitte seien Sie gnädig, wenn ich jetzt diese sehr lange Biografie dieser wunderbaren Sängerin vorlese und mich dabei sehr, sehr bemühe, denn das sind sehr, sehr viele Namen und das Gespräch selber ist sehr unkompliziert gewesen, aber die Biografie, da möchte man natürlich auch dem Sänger, der Sängerin gerecht werden und das habe ich dann damit versucht. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei meiner Einführung und auch vor allem bei unserem Gespräch Frederica von Brillenburg und natürlich ich, Susanne Nielsen, im Gespräch an der Sarasota Opera im Jahre 2012. Also schon einige Jahre her. Sie sieht wunderbar aus auf ihrem Foto auf ihrer Webseite, und schauen Sie bitte rein, wo sie als nächstes auftritt. Es lohnt, sie anzuhören. Sie hat ganz brav ein paar laute Carmen für uns gesungen, aber sie war noch nicht eingesungen, und das muss man ihr nachsehen, denn sie hat wirklich herrliche Stimme. Und wir haben sie dann alle vernommen und sie hat gesagt, kommen Sie zur Aufführung. Und das sollten Sie beherzigen und das auch jetzt tun, zur Aufführung, die sie dann live irgendwo macht. Viel Spaß, Ihre Susanne Nielsen, jetzt im Gespräch mit Frederica Brillenburg an der Sarasota Opera in Sarasota, Florida. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und Sie, unsere geschätzten Leser und Hörer, werden heute mit einem Interview vertraut gemacht, das ich geführt habe mit Carmen. Carmen ist sie natürlich nur auf der Bühne, und zwar jetzt in dieser Saison 2012 an der Sarasota Oper. Und diese Dame heißt Frederica Brillenburg und ist Mezzosopran. Für ihre farbenreich leuchtende Stimme geschätzt, hat sich Frederica Brillenburg einen Namen durch ihre ungewöhnliche Vielseitigkeit in Partien gemacht, die von Carmen über Brangäne bis hin zu Ligetis Mescalina reichen. Frederica Brillenburgs Stimme hat ein eindrucksvolles, gesamtiges Timbre. Sowohl stimmlich als auch darstellerisch verleiht die Sängerin ihrer Partie eine großartige Präsenz, hat Le Soir in Brüssel geschrieben. Zu den jüngsten Debüts der Künstlerin zählen Amneris in Aida an der Staatsoper Stuttgart, musikalische Leitung Manfred Honeck, Adalgisa in Norma an der Kroatischen Nationaloper Zagreb, Clementina in Paul Hindemiths Sancta Susanna mit dem American Symphony Orchestra beim Festival Bard Summerscape 2010, Norn und Fluss Hilde in der konzertanten Aufführung Götterdämmerung mit der Washington National Opera im Kennedy Center sowie Jitsuko Honda in der japanischen Premiere von Toshio Hosokawas Oper Hanjo in der Suntory Hall, Tokio, eine Inszenierung, die anschließend beim dritten internationalen Milano-Torino-Festival Mito Settembre aufgeführt wurde. Von 1995 bis 2001 als Mitglied des Bremer Ensembles verkörperte Frederica Brillenburg alle maßgeblichen Partien ihres Faches und wurde erstmalig in der Theatergeschichte sowohl mit dem Kurt-Hübner-Preis als auch dem Preis der Bremer Volksbühne ausgezeichnet. Es folgten Engagements an bedeutenden Spielstätten wie dem Internationalen Festival d'Aix-en-Provence, das Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, die De Nederlandse Opera in Amsterdam, das Grand Théâtre de Genève, das Megaron Athen, die Opera de Lyon, die Brooklyn Academy of Music, die New York City Opera, die Seattle Opera, das Teatro della Fenice in Venedig, die Deutsche Oper am Rhein, Teatro São Carlos Lisbon, die Komische Oper Berlin, das Teatro Massimo Bellini in Catania und die Semperoper in Dresden. Frederica Brillenburg trat mit einer Reihe renommierter Orchester auf, darunter das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das City of Birmingham Symphonieorchester, das Musikfabrik Köln und das Mahler Chamber Orchestra, und präsentierte ein breites Repertoire, das unter anderem Werke wie Mahlers Kindertotenlieder, Elgar's Sea Pictures, Verdis Messa da Requiem und Bachs Passionen beinhaltet. Sie sang unter der musikalischen Leitung von Antonio Pappano, Ingo Metzmacher, Sir Geoffrey Tate, Sakari Uramo, Katsushi Ono, Mark Albrecht, Daniel Harding und Placido Domingo und arbeitete mit namhaften Regisseuren wie Christoph Loy, Willie Decker, Robert Carson, Stephen Wadsworth, Martin Kusage und Jonathan Miller. Auf CDs Frederica Brillenburg als Suzuki in Puccinis Madama Butterfly auf Naxos zu hören, in Soloarien Berliner Symphoniker, musikalische Leitung Eduardo Maturé, in Bachs Hohe Messe in H-Moll, Stuttgarter Kammerorchester, in Stravinskys Le Noches mit Sylvain Cambreling, sowie auf DVD und CD in einem Live-Mitschnitt des Verdi Requiem Youth Orchestra of Americas, musikalische Leitung Placido Domingo, zu hören. Bevorstehende Engagements in der Saison 2011 und 12 beinhalten ihr Debüt bei den Bregenzer Festspielen 2011 als Gräfin di Cogni und Madelon in Giordanos Andrea Chenier, Regie Keith Warner, musikalische Leitung Ulf Schirmer und die Titelrolle in Bizets Carmen, und zwar an der Oper in Sarasota. Und jetzt unser Interview gleich mit ihr als Carmen nach ihrem Debüt, wo sie schon einige Zeit auf der Bühne steht, aber noch wunderbar zu hören ist. Sie müssen sich unbedingt Karten besorgen und ich freue mich nun auf das Gespräch mit Frederica Brillenburg, Mezzosopranistin und vor allem ganz wunderbarem Interviewpartner. Brillenburg ist ein holländischer Name? Es ist ein holländischer Name, aber es hat auch Wurzel in Deutschland, weil die originale Buchstabierung war Brillenburg mit N und B-U-R-G. Aber es ist der Name von meinem Mann und die Familie ist von Holland nach Venezuela gewandert, im 1700. Sie waren Exportierte von Feinholz und sie sind von Rotterdam nach Curaçao, die niederländische Insel, Antilles. Sie sind nach Curaçao und später nach Kolumbien und dann Venezuela. Und ich habe meinen Mann kennengelernt in Amerika, in New York. Und ich habe, mein Künstlername ist sein Name, weil es ist. Aber ich habe auch Schwedische, meine Mutter ist Schwedisch, deswegen ich bin Frederica. Und mein Vater war russisch-jüdische Wurzel. So ist ein bisschen große Mischung hier. Ja, interessant. Ja. Und leben tun Sie in Berlin? Ich lebe jetzt in Berlin. Ich habe vor 15 Jahren in Bremen gewohnt, von 95 bis vor 2 Jahren, so Juni 2009. Und ich wohne in Deutschland seit 16 Jahren jetzt, kaum 17 im Sommer, lange Zeit. Ja. Und Ihr Mann auch dann, ja? Leider, mein Mann ist gestorben in einem Unfall. So, ich bin umgezogen danach. Ich habe einen Sohn und er ist groß geworden in Deutschland, in die deutsche Schule. Er ist jetzt in Vanderbilt University. Oh, sehr schön. Ja. Sehr schön. Und Sie singen. Ich singe. Ja. Wir sind hier, weil wir hören wollen, wie Carmen, die Oper, mit Ihnen als Carmen. Wir haben Sie schon gehört. Eine wirklich samtige Stimme, ein wunderschöner Mezzosopran. Okay. Und Sie singen die Carmen öfters oder ist das jetzt die erste Rolle? Nein. Ich habe Carmen oft gesungen und Carmen war eigentlich meine erste. Ich werde sagen, meine zweite große Rolle, aber ich habe das gemacht zum ersten Mal im 97 in Bremen. Und das war eine sehr wichtige Produktion. Das war mit der Regisseurin Karin Bayer. Sie ist jetzt der Intendanten des Kölner Schauspielhaus. Das war ihre allererste Opernproduktion. Und wir waren an der Titelblatt von Open Welt, mhm. der Don José und ich. Es war eine ganz moderne Produktion, aha, ganz die Gegenteil von hier in Sarasota. Mhm. Was hatte Carmen an? Ich hatte erst ein Jumpsuit, ich weiß nicht, und dann eine kleine Slips und keine folklorische Details, nur so vielleicht Spaß zu machen von der folklorischen. Aha. Ding und ich hatte so aber am Ende eine wunderschöne schwarze Samtkleid und mit einem großen Schlitz und drinnen gibt rote Rüschen, genau, rote Rüschen. Und ja, aber das war ein sehr wichtige es war eine sehr wichtige Partie für mich, weil es hat mich irgendwie meinen Namen gemacht ja, in Deutschland. Und danach, ich habe ein Carmen in Darmstadt mit Werner Schröter gemacht, eine in mit Hilsdorf, das war in Essen, und in Karlsruhe. Also die meisten sind in Deutschland gewesen. Das ist eigentlich meine erste Carmen in Amerika hier. Mhm. So das war eine ganz neue Erfahrung, weil irgendwie, ich bin groß geworden in die deutsche System von Regietheater. Mhm. Ich liebe zu spielen auf die Bühne. Schauspielen ist so wichtig für mich als Singen. Mhm. Und ich auch habe mit vielen verschiedenen Regisseuren, das Arbeit ist. Ja, was wunderschön ist. Ich bin ganz dankbar zu Deutschland für meine Erziehung in diese Theaterkultur. Ja. Und dann haben Sie dieses Talent, dieses Schauspielerische hier auf die Bühne gebracht. Ja. Und das war anders? Hat man Sie nicht so gefordert, schauspielerisch? Es ist anders. Es hat anders am Anfang. Der Maestro Derenzi hat mir gesagt, dass ich bin nicht so bequem nur zu die Rampe der Bühne zu kommen und nur singen, raus zum Publikum, weil normalerweise es ist normal für uns da zu singen, zum Seitenbühne, zum Hinten, auf dem Boden liegen und sowas. Und, und er sagt, komm vorne und sing. Und, also ein bisschen wie die italienische alte Oper, wo die Lichter nur am Anfang vorne waren. Genau. Ich denke so ans 18., 19. Jahrhundert. So, aber ich glaube, ich habe versucht und ich hoffe, dass es übergekommen, dass doch die Expression, der Ausdruck ist Die Ausdruck doch vielleicht, wenn man singt ein bisschen nicht direkt zu meinem Partner, aber zeitweise zu meinem Partner. Ja. Aber das kostet mich ein bisschen Zeit. Das ist ein bisschen Ja. Aber Sie sind schon aus Mündern rausgeklettert, wie in Bregenz. Das sind also Bühnenbilder hier. Hier ist es eigentlich ganz einfach in ein Art. Aber ich finde, dass mit einer kleineren Bühne, dass die haben viel Atmosphäre. Das ist wie ein romantisches Bild von Florida, denke ich immer. Also das ist sehr romantisch. Mhm. Und ich bin in traditionelle Kostüme. Im letzten Sommer habe ich in Bregenz die Festspiele auf dem Seebühne gesungen. Und das war André Chenier von Giordano. Und in diese Szene ich habe beides die Contessa di Coigny gesungen und das waren voll Kostüme von der Barock, so mit Marie Antoinette und enorm Perücke und enorm Kleid. Das war so groß, dass ich musste seitweise durch die Tür. Auch alle anderen Damen mussten das früher auch. Genau, das macht man viel bewundere für Frauen in dieser Zeit. Zwei Korsetts. Und dann später habe ich in der Oper de Madelon gesungen. So, und normalerweise sie ist blind und sie kommt rein mit die kleine Enkelkind, das sie gibt weg. Aber in dieser Produktion, der Bühnenbild war die Bild von Marat ins Badewanne von David. Sie krabbeln aus dem Marat heraus. Und ich krabbel raus von der Mund von Marat. Das sieht man nicht im Foto hier. Ja, und ich habe dann diese Arie und diese Zähne vom Mund raus. Das war spannend. Es muss natürlich auch Fernwirkung sein, so ein Bühnenbild auf dem See. Das ist für 7000 Leute, diese Produktionen. Und das ist ein, beides, was ich finde, sehr schön in Bregenz. Es ist beides Open und Spectacle. Absolut. Und so, es gibt da so Akrobaten und immer jemand springt im Wasser. Aber ich finde, dass wir haben eine sehr interessante Produktion. Das war von Keith Warner. Er ist jetzt der Intendant in Kopenhagen und er hat zum Beispiel Der Ring in Covent Garden inszeniert. Und ich finde, dass sie haben diese sehr interessante Bühnenbild mit der Kopf von Marat und Körper. Und dann, es war eine Einladungskarte und verschiedene Sachen bewegt, so wie der Mund geht auf, der Kopf ist auch nach hinten gedreht, so wie das ist, so mit einem Messer, wie sagt man, in die Kehle durchgeschnitten. Aber das ist, wir haben so mit Mikroport gesungen auch, so das ist ein ganz andere Oper erfahren für die Sänger und auch für den Publikum, aber das ist auch Oper. Absolut. Und ich finde, dass heute in die Welt zutage, wir müssen ein bisschen sehen, wie wir können diese Kultur, diese ganz alte Kunst von Oper modern machen oder eine Verbindung zu jungen Leuten, dass mehr Leute kommen zu den Oper. Weil das ist nicht so einfach jetzt mit der ökonomischen Situation. Und so, man kann mögen eine Art, eine traditionelle Art oder eine ganz moderne oder ein so wie Event-Stil. Sie meinen, es bringt mehr Leute? Ich frage mich manchmal, ob sie nicht gerade hierher kommen, weil sie wissen, da kommt keine glatzköpfige Carmen zu mir. Ich weiß nicht. Meine Mutter zum Beispiel war hier und sie hat mich überall gehört. Und sie sagt, das war irgendwie ihre liebsten Produktion von Carmen von mir. Hier in Sarasota. Und erstens, ich glaube, hier, die Stimmen sind sehr gut. Der Chor ist so fantastisch und mit diese Apprentice-Artists und sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir müssen alle offen, Entschuldigung, jetzt meine Aussprache ist so schlecht, dass wir müssen alle offen für verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich erinnere, in Bremen, wir hatten einen Intendant, Klaus Pierwals, und er war ein bisschen von der Tradition von Kurt Hübner, das war sein Mentor, und ich habe einen Preis von ihm bekommen, auch von Herr Hübner selber, ich habe ihn kennengelernt. Aber wir hatten verschiedene Produktionen, ein Fidelio von Hans-Joachim Krisnik, ein Moses und Aaron von, ich erinnere mich, anyway, es war, der Publikum hat gebuht, die Tür ist rausgeschlossen. Aber es war so schlimm, es war, zum Beispiel in Fidelio, sie hatten einen Bierkampf bevor der Quartett und der Chor kommt, das war in dieser Zeit in Bremen, eine von die großen Steilgeschäfte sind geschlossen und so die berühmte Chor, die kommt raus mit all die plastische Tüten und hat so gezittert die Tüten und gesungen und aber also gleich politisch war es. Politisch ist sehr politisch und ich bin mit der unterschiedlichen Meinung. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn Theater provoziert. Mhm. Und in Deutschland, wir sind sehr, das passiert immer. Ja. Es kann auch, es hat Geld. Und es das auch, aber das auch, weil der Bund ist doch unterstützt. Ja, eben. Das es Theater hat noch Subventionen. Noch. Und hier ist es alles privat sponsoriert. Und wenn es ist eine hässliche Produktion, das wäre schwierig, die Karten zu verkaufen. Mhm. Aber doch in Deutschland auch, es ändert jetzt. Mhm. Und es gibt viel mehr Privatsponsor. Mhm. Und ich glaube, und mehr Tradition kommt zurück. Mhm. Aber ich finde, für mich, ich finde es sehr interessant, ins Theater und ein völlig andere Idee zu kriegen und nicht schlecht, wenn es bringt starke Emotionen. Und dann es ist Briefe zum Lesebrief im Zeitung und dann die Leute kommen, weil sie möchte sehen, was ist diese Komik. Aber es ist nicht, dass Friederike nicht gut gesungen hat, sondern es ist wichtig, die Stimmen sind nach wie vor gut. Ich sage immer zu den Leuten, mach die Augen zu. Wenn es dir nicht gefällt, dann höre die schönen Stimmen. Ich glaube, Oper ist, die wichtigste Sache in Oper ist die Stimme und die Stimmen und die Musik und unbedingt. Und deswegen, man geht, man erwartet die Gänsehaut oder so berührt von einer schönen Stimme. Aber das auch muss, es ist nicht nur Stimme, es ist auch Emotion und das kann kommen in verschiedener Art. Wann kommt die Emotion in Carmen zu Ihnen? Ich glaube, dass Carmen ist eine sehr interessante Figur, weil sie ist eine Frau, alle haben ihre Idee von Carmen. Sie ist eine, aber die eigentlich in die Geschichte von Carmen in Bizets Oper, sie ist nicht ein Charakter, das wechselt viel. Sie ist mehr ein Charakter, das von Anfang, sie hat ihres Lebensglaubens für Freiheit in dem Moment zu leben, nicht gebunden bei die verschiedenen Regeln von der Gesellschaft. Und sie ist sehr klar mit das. Sie sagt zu José, das bin ich. Mein Leben ist wie La Bar, wo man hat seine Freiheit, ist man's eigene Wille. Und bis die Ende, sie kämpft für ihre Glauben und stirbt für ihre Glauben. Und sie weiß, das kommt. Ich glaube, dieser Moment im dritten Akt, wo sie liest die Karten, und sie sieht, dass ihre Zukunft ist ihre Tod, der Tod von José. Sie weiß, dass sie sterben wird und sie akzeptiert das. Mhm. Und sie hat keine Angst vor das. Sie geht am Schluss, die Freundin Frasquito und Mercedes sagt, sei vorsichtig, kommt Don José. Aber sie sagt, ich habe keine Angst, ich will mit ihnen reden. Und und dann plötzlich der letzte Moment, sie sieht, er hat ein Messer und sie weiß. Aber es gibt nicht so viele, ich glaube, deswegen sie so eine ikonische, ich weiß nicht, ob man sagt das auf Deutsch, ikonische Frau oder ikonische Figur, weil sie wirklich lebt in dem Moment und sie stirbt, sie weiß, das ist ein Teil von ihrem Leben und sie ist eine sehr starke Frau. Aber für mich, ich habe immer das Gefühl, dass sie ist auch eine von diesen Frauen, das hat eine fantastische Energie, dass jede Person in die Zimmer möchte mit sie sprechen, weil sie will etwas machen und sie ist nie langweilig. Sie haben persönliche Höhen und Tiefen, auch persönliche, sehr persönliche, und die sind sicher auch relativ frisch. Ja. Bringen Sie das mit ein in Ihre Bühnen? Ja, ich glaube, alle Schauspieler, jede Rolle, die ich spiele, gibt irgendwie in mir einen Teil von mir, ist da drin. Vielleicht, und manchmal ich wirklich versuche, eine Emotion von meinem eigenen Leben auszufinden. Ja, für mich als Künstler, ich liebe, wenn ich höre jemand, das gibt von sich selber. Das ist nicht, dass ich spiele mich, ich spiele Carmen. Ja. Aber ich benutze, ob ich spiele Carmen oder Amneris oder Brangäne oder sowas. Ich werde Clytemnestra, aber ob ich spiele diese Charakter. Ich spiele, ich bin Schauspielerin, aber gibt von meiner. Und die Mezzo-Rollen sind ja eigentlich auch die so weichen, manchmal sehr traurigen Rollen, nicht? Sie sind, es gibt die Hosenrolle, ich habe alle von Carabino und Octavian, Komponist, fantastische junge Männer. Mhm. Aber dann die tolle Frauenrolle gibt sehr interessante Partien, aber sie sind nicht oft wie Carmen die Heroine von der Oper. Ja, die sind manchmal so wie Amneris. Sie ist eine fantastische Figur auch, aber Radames liebt Aida. Oder Princess Eboli. Ich werde in der Gala von Maestro Durenzi die Odon Fatal von Don Carlos singen und die arme Eboli, sie liebt Don Carlos und Don Carlos liebt Elisabeth. Oder also die Zurückgelassenen, die verlassen. Ja, ein bisschen. Ja. Oder welches ist denn Ihre Lieblingsrolle? Möchten Sie zurückgelassen oder ist Carmen etwas... Ja, ich bin jetzt, ich wechsle ein bisschen mein Repertoire zu einem mehr dramatischen Fach. Und ich bin unterwegs. Ein Traumpartie ist zum Beispiel Kundry in Parsifal, wo ich finde, diese Figur, das so ist mythologisch und unter einer, sie ist manchmal alte Frau, junge Frauen. Ja, aber das ist ein Traumpartie, Eboli, so die Verdi Mezzo-Rolle, Vertraute in der Ring, sowas. Ich stelle mir da meine Germanin. Also. Ja, oder später, so auch like Clytemnestra in Elektra ist fantastisch. Eine zarte Frau. Also ich bin eine zarte ein bisschen ausstaffieren. Ja, und ich bin, you know, ich bin eine kleinere Sängerin von dieser. Ja. Aber nee, ich finde, das ist immer interessant zu entwickeln. Auch das, wenn ich war erst auf die Bühne, ich möchte immer, dass man liebt mich und das, you know, eben Carmen ist manchmal nicht so liebevoll. Aber Sie singen sie liebevoll und Sie spielen sie auch liebevoll. Also ich habe keine Hassgefühle entwickelt, die viele, wenn man auf der Bühne bei Carmen auch, bitte, ich hoffe, dass sie dich bald stört. Ja, weil sie manchmal ist nicht... Aggressiv kann sie auch gespielt werden. Ja. Machen sie aber nicht. Nee, aber weil ich finde, dass sie ist nicht aggressiv. Sie ist klar. Ja. Und dass sie, wie ich sage, sie weiß, was sie möchte. Und wenn Don José akzeptiert das nicht und sie gibt ihm der Chance, aber... Ja. Und er läuft ja auch brav mit eine Weile. Mittlerweile, aber es ist eigentlich für mich, die Geschichte von Carmen ist mehr die Tragödie von Don José. Ja. Und weil er hat die große Entwicklung. Mhm. Und, aber es ist nicht immer so einfach eine hässliche, ich habe Herodias von Salome gespielt, so auch, und in, you know, das also kann es nicht später kommen in meinem Leben. Ja, das kann, aber die Figuren, diese Frauen, es gibt auch Frauen, das sind... Da ist eine Frau drin. Ja. Oh, ja. Ich habe immer bewundert Hildegard Behrens zum Beispiel. Das könnte diese Frauen, so wie Elektra oder wie Katharina in Lady Macbeth von Matenz von Schostakowitsch. Aber die war so feminine, oder Brünnhilde? Ihre Stimme hat eine sehr feminine Qualität, etwas, das eben, wenn sie spielt, eine hässliche Frau, kommt trotzdem, dass sie ist eine Frau und das war irgendwie, das doch berührt, eben wenn sie... Also wenn das ihre Zukunft sein könnte, hoffe ich nicht, wir wollen sagen, dass sie sind jung und schön und jetzt wünschen wir ihnen ganz tolle Rollen. Danke. Carmen allen voran, weil sie ja wirklich eine Heldin ist. Ja. Und was ist im Sommer? Ist Bregenz wieder? Ist Bregenz wieder. Und vorher, ich werde mein erster Mahler zweite Sinfonie singen in Bulgarien. Und das wirklich freut mich. Ja. Das ist diese Musik von Mahler. Ich habe gesehen, Sie haben Kindertotenlieder und das war immer ein Traum, diese Urlicht zu singen und jetzt werde ich das machen. Brauchen Sie nach Ihren Träumen nicht zu fragen. Nee, jetzt kommt! Wir sprechen 2012, das müssen wir dazu sagen. Genau. Und ein paar Töne? Oh, das ich aber auch nicht eingesungen oder so. Das ist just... Komm zu der Vorstellung. Ja, herzlichen Dank. In Deutschland irgendwie. Ja, wunderbar. Nein, wir freuen uns sehr. Und Sie haben eine wunderschöne Stimme. Danke. Herzlichen Dank für das Interview. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei Friederike Brillenburg, die uns so nett Auskunft gegeben hat über ihr Leben und erzählt hat von den interessanten Kostümen, in denen sie gesteckt hat, und vor allem von den Bregenzer Erfahrungen, wo man im in einem Bild des über den Desmarais von Ingres quasi eine ganze Oper gestaltet hat. Das müssen Sie sich mal auf dem Internet oder im Internet anschauen. Das war nämlich ein sehr, sehr interessantes Bühnenbild. Ich bin leider nicht in Bregenz gewesen, aber ich wünsche es mir auch einmal, und ich hoffe, Sie haben auch die Möglichkeit, einmal dort eine Opernaufführung zu erleben. Da werden immer ganz fantastische Sachen in den See gebaut, auf den See aufgebaut sozusagen, damit Sänger nicht nur im Wasser hängen, sondern auch auf einer Bühne stehen können. Und das hat Friederike dann auch brav gemacht. Und zwar in einem, wie gesagt, sehr klassischen Bild, das eigentlich kein Bühnenbild ist, sondern ein Bild, das man da umgestaltet hat. So, und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie sich bei der Sarasota Oper wohlfühlen, ob Sie vom Internet aus zuschauen oder ob Sie Karten in Personen kaufen. Es gibt Opern, die draußen stattfinden. Das gilt für andere Opern in der Gegend, in Westflorida auch, und sicherlich anderswo, denn in diesem Jahr und im letzten Jahr war es angesagt, dass man sich ein bisschen auf Distanz hält und dass die Sänger mit ihren wunderbaren Stimmen draußen singen, vor allem draußen. Gut, einen schönen Abend, einen schönen Sonntag, eine tolle Woche. Bill Davidson an der Technik und ich wünschen Ihnen das. Und vergessen Sie nicht, es gibt auch ganz tolle und interessante Biergärten und auch Feste. Es geht Richtung Valentinsdinner und alle möglichen Sachen. Also je nachdem, wo Sie sich befinden, schauen Sie bei uns bitte rein und wir schreiben Ihnen auf. Wir setzen in unseren Blog, was es alles Neues gibt. Und da muss man durchaus mal nachschauen. Da gibt es Filme, die man sich im Internet anschauen kann. Da gibt es Zusammenkünfte draußen im Park, im Biergarten. Alles, alles Mögliche und sogar Live-Musik draußen. Von Oper bis Folklore. Alles Mögliche. Ihnen eine gute Woche. Tschüss, ciao, seien Sie nett zueinander. Ihre Susanne Nielsen mit Bill Davidson und unserem Radioteam. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.